Hier sieht es so aus, als seien einige der ersten Menschengruppen in dieser Region durch die Nutzung des Ozeans schnell vorangekommen, bis sie schließlich irgendwann vor 65 bis 40.000 Jahren nach Australien gelangten. Sue und ich nahmen an den menschlichen Zähnen von jenseits der Wallace-Linie die schon beschriebene Analyse stabiler Isotope vor. Es war das erste Mal, dass die Methode in Südostasien auf homininen Zähnen aus dem Pleistozän angewandt wurde. Anfangs bestätigten die Ergebnisse unsere Erwartungen. Der älteste menschliche Zahn, der uns zur Verfügung stand, war auf ein Alter von 45.000 bis 39.000 Jahre datiert worden und zeigte die Isotopenwerte, mit denen wir gerechnet hatten, wenn jemand sich von Fischen und Weichtieren aus dem Meer ernährt. Danach jedoch wurde die Sache komplizierter. Im trockeneren Klima des letzteiszeitlichen Maximums, von dem in Kapitel 2 die Rede war, zogen sich die tropischen Regenwälder zurück und stattdessen breiteten sich offenere, trockenere Wälder und Graslandschaften aus. Als in der Endphase des Pleistozäns und im Holozän wieder feuchteres Wetter herrschte, wurden auch die Regenwälder schnell wieder größer. Um die gleiche Zeit begann die wachsende menschliche Bevölkerung ihre Aufmerksamkeit offenbar stärker auf das Landesinnere zu richten. Wie die Analyse der stabilen Isotope außerdem zeigt, lebten die Menschen seit der Zeit vor etwa 20.000 Jahren zunehmend von diesen angeblich verarmten Wäldern. Was aßen sie? Die Antwort lautet offenbar Riesenratten. Diese großen Nagetiere wogen mit rund 5 Kilo ungefähr so viel wie eine durchschnittliche Hauskatze, und auch wenn sie uns heute vielleicht nicht besonders schmackhaft erscheinen, lieferten sie wertvolles Protein. Wegen der schlechten Erhaltungsbedingungen übersehen wir höchstwahrscheinlich auch die große Menge weicher, saftiger Früchte und stärkereicher Knollen, unterirdischer Speicherorgane, wie wir sie in Form von Süßkartoffeln kennen, von Pflanzen, die die Menschen genutzt haben müssen, als sie an Land auf Nahrungssuche gingen. Wieder einmal fand der Homo sapiens, wenn auch ein wenig verspätet, einen Weg, um sich noch auf die schwierigsten Umweltbedingungen isolierter tropischer Wälder einzustellen. Das gleiche Prinzip lässt sich in den eisigen Gebirgen Neuguineas beobachten. Hier, mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel, stießen die Menschen auf tropische Bergwälder, in denen es im Winter manchmal schneit. Wie führende Experten für die Region, wie Chris Gosden von der Universität Oxford, erklären, herrschten hier während des letzteiszeitlichen Maximums besonders kalte, schwierige, eigentlich aussichtslose Bedingungen. Die Temperaturen konnten bis auf 5 Grad absinken. Dennoch lassen mehrere Fundstätten, insbesondere im Iwane-Tal in Papua-Neuguinea, erkennen, dass die Region schon früh, nämlich vor 50.000 bis 45.000 Jahren, von Menschen besiedelt wurde. Glenn Summerhays unternahm mit seinem Team todesmutige Flüge in kleinen Flugzeugen, um tief im Herzen Neuguineas entsprechende archäologische Stätten zu finden und zu klären, wie diese Bevölkerungsgruppen im Pleistozän unter schwierigsten Bedingungen überleben konnten. Sie untersuchten die Bodenproben solcher Stätten unter dem Mikroskop und fanden fossile Stärkekörner, die von kohlenhydratreichen Yamswurzeln stammten.